Emilje Mik, der treuen Blick, die geht in jedem Hafen. Sie schenken uns nach großer Fahrt ein kleines bisschen Glück, wo die Anker, Anker fällt auf der weiten, weiten Welt. Sing.